Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Joachim, weißt du, was wir jetzt in der dritten Stunde haben? Ich glaube Geschichte. Oder Physik. Nein, Geschichte haben wir in der vierten Stunde. Und in der fünften haben wir Physik. Haben wir in der dritten nicht Erdkunde? Nein, warte, wir haben Biologie. Erdkunde hatten wir gestern.